The Face of Death. Mysteriöse Kriminalfälle. Der Podcast. The Face of Death. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 20 vom Face of Death Podcast. Ja, da sind wir mal wieder. Wir haben einen sehr, sehr interessanten Fall diesmal mitgebracht. Und ja, mein Partner in Crime, hoffe ich, ist an der anderen Ende dieser Leitung. Hallo Hatti, bist da? Ja, damit du mich verstehst, auch von mir ein Servus aus Südniedersachsen. Ja, Servus. Ja, mitgebracht haben wir es ja nicht. Wir haben ja diesmal wir haben einen Fall von einem Hörer übernommen. Da kommen wir aber gleich zu. Und ich bin jetzt wieder einigermaßen fit. Letzte Woche ein bisschen kränklich, du warst auch kränklich. Das passte irgendwie. Wir hatten, also diese Woche war Aufnahmetermin. Es hat sich ein bisschen was getan in unseren sozialen Netzwerken. Und zwar, wir haben einen iTunes-Kommentar oder eine Rezension nach der letzten Folge bekommen. Und zwar am 16. Januar schrieb der, darf ich das jetzt sagen, aber gut, der klar, Milf, darfst du das sagen. Der Milf Hunter 529. Es gibt nicht viel zu sagen. Der Podcast ist einfach nur spitzenmäßig. Großes Lob an Hatti und Klaus. Bitte mehr davon. Gruß Daniel mit der Überschrift spannend und interessant hat er uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes gegeben. Also an dieser Stelle sage ich auch immer wieder, immer gerne iTunes-Rezensionen. Wir freuen uns. Wir haben natürlich auch wieder ein paar neue Follower bei Twitter bekommen. Da bekommen wir ja beide die E-Mail. Bei Facebook ist, glaube ich, ein oder zwei neue Likes bekommen. Wir sagen ja immer so schön, wir haben eine Schattenredaktion, die möchten wir auch nicht so wirklich preisgeben. Also es gibt Leute oder wir haben, es gibt mehrere Leute, die haben Zugang zu diesem Twitter-Account. Es ist ähnlich wie bei Donald Trump in den USA. Der hat wahrscheinlich auch die Möglichkeit selber zu twittern und auch eine Schattenredaktion. Auch wir haben eine Schattenredaktion und unsere Schattenredaktion, wer auch immer das war, hat ein wenig mit einer Hörerin getwittert, die da heißt Mia, und da kann, glaube ich, der Klaus was zu sagen. Der hat sich da vorhin mal so ein bisschen eingelesen. Was ist denn da los? Ja, das ist die Mia Lux. Die hört uns wohl sehr gerne zu. Und wir wollen uns einfach mal bedanken, weil die schickt uns nämlich ganz, ganz viele, ganz, ganz tolle Fallvorschläge für unseren Podcast hier. Ja, dafür vielen Dank. Mal schauen, ob wir da irgendwie was von verwenden können bei Gelegenheit. Ja. Ja, wir haben also jetzt Material zumindest. Also wir können dieses Jahr ohne Klaus sein Buch podcasten und ohne, dass wir uns befassen müssen, dass wir Felder suchen müssen. Wir haben Material zumindest für dieses und für Anfang nächsten Jahres haben wir so viel Material von unseren Kunden, hätte ich bald gesagt. Kunden. Von unseren Hörern. Ja, das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist, dass wir hätten dann ganz, ganz viele Serienmörder und Geschichten und diese Sparte mysteriöse Geschichten, wo wir nicht wissen, wer es ist, die müssen wir selber beisteuern noch. Und ich denke, wir mischen das so ein bisschen durch. Ja, wir werden eine gesunde Mischung finden. Ja. Gesunde Mischung bei einem Podcast. Werden dann auch vielleicht mal den einen oder anderen Hörer oder auch vielleicht Menschen vielleicht als Interviewpartner kriegen, das wollen wir eine Sonderfolge machen, ranholen. Wir haben da zwar unsere Ideen, ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Ich weiß oder wir wissen nicht, wie interessant das für Polizei ist, für Forensiker, für also ich würde mich auch gerne mal mit einem Arzt unterhalten, der in der Pathologie arbeitet oder solche Geschichten. Aber Lasst euch überraschen, wenn ihr Hörer seid und sagt, ich komme aus dem Metier, ich würde euch da unterstützen, wir können da gerne mal drüber reden, ich bin da bereit zu. Wir können das natürlich alles unter der Nummer machen, wir nennen euren Namen nicht. Und ihr möchtet nur ein bisschen auf dem Nähkästchen plaudern, ihr seid Arzt oder Forensiker oder Polizist, dann könnt ihr das machen. Wir haben auch einen Arzt im letzten Podcast gehabt, zumindest in unserem Krimi-Rätsel. Das war aber kein guter Arzt. Vielleicht kann Klaus was zu diesem Arzt mal ein bisschen was erzählen. Der war kein wirklich guter Arzt. Ja, das Krimi-Rätsel letztes Mal, da ging es um Dr. Harold Shipman. Und das ist ein Arzt aus Manchester, der vergiftete über 20 Jahre hinweg rund 250 seiner Patienten vorzugsweise durch Injektion hoher Dosen Heroin. Das Treiben von Dr. Tod, wie man ihn später nannte, flog auf, als Kollegen über die ungewöhnliche hohe Sterberate seiner Patienten stolperte und darüber, dass Shipman sich von mehreren als Alleinerbe deren Vermögen hat einsetzen lassen. Der in Anführungsstrichen gute Mann wurde zu 15 Mal lebenslänglich Jahre Haft verurteilt. Die hat er im Gefängnis in Wakefield abgesessen. Und weil ich ja gesagt habe, dieser Mensch hat auch gern Briefe geschrieben. Es gibt von ihm aus der Zeit, wo er im Knast gesessen hat, 65 Briefe. Die sind für ganz, ganz viel Geld versteigert worden. Teilweise und auch abgedruckt in diversen Zeitungen und in der Presse. Ja, sehr richtig gelöst haben das in dem Fall der Carsten, der Kerkermeister, unser lieber Isopode, der Bastel-Andi, die Bulli, habe ich gelernt, steht extra drunter, und der David. Ja, das muss ich sagen, vielen, vielen Dank. Auch an den Bastel-Andi hier in dem Fall schon mal vielen Dank, weil er hat es in den Kommentaren sehr, sehr detailliert aufgeschrieben, was mit dem Dr. Harold Shipman so los war. Das könnt ihr mal nachlesen, das lohnt. Ja, ich möchte noch ganz kurz auf einen Kommentar eingehen. Also wir haben 6 Kommentare bekommen und das waren alles richtige Lösungen. Es gab jetzt keine Kommentare allgemein zum Podcast. Es waren alles richtige Lösungen und ich möchte mal auf einen Kommentar eingehen, den der Isopode geschrieben hat. Das ist ja, ich sag mal, naja, es ist ein bekannter Freund, wie auch immer. Wir haben ein gemeinsames Hobby, Geocaching, dadurch kennen wir uns. Und er ist halt begeisterter Hörer und auch gerne Rätsellöser. Ich habe seinen Kommentar gelesen und war ein wenig schockiert. Ich lese das wirklich mal kurz vor, ihr könnt es auch nochmal nachlesen. Wieder eine schöne Folge und gut recherchiert, auch wenn der Fall etwas atypisch für euch war, ist halt ein wenig zu wenig mysteriös. Das stimmt, aber es war ja der Butler, der gewonnen hatte. Und ja, was mich jetzt persönlich so ein bisschen geschockt hat, das wusste ich natürlich auch nicht. Ich habe zur fraglichen Zeit in Wuppertal gelebt und gehörte damals altersmäßig sogar zur Zielgruppe. Daher kann ich mich noch recht gut an den Hype um diese Morde und den Mörder seinerzeit erinnern. Die Leute hätten den regelrecht gelyncht, wenn sie gekonnt hätten. Die Geschichte zeigt aber auch recht gut, was aus Menschen werden kann, wenn sie in der Kindheit übelst behandelt werden. Ja, das haben wir auch gesagt. Schlechte Kindheit. Dann ticken manche Leute ein bisschen anders und wir... Aber wir haben auch gesagt, schlechte Kindheit, sie ticken dann auch ein bisschen anders. Es wird als Ausrede benutzt. Also das ist, glaube ich, ja, so eine Sache des Anwalts, denke ich mal immer. Aber ich bin halt so ein bisschen schockiert. Also Wuppertal scheint nicht ganz so weit von der Geschichte weg zu sein, wo der Bartschieter, ne? Bartsch? Bartsch, Jürgen Bartsch. Ja. Den also, Namen werde ich so schnell nicht vergessen. Es hätte also sein können, dass der liebe Wolfgang Isopode hätte Opfer sein können. Also ich bin froh, dass Wolfgang kein Opfer geworden ist und ich auch begeistert seinen Feuerwerken schauen kann. Der ist nämlich nebenberuflich Feuerwerker. Vielleicht macht er ja mal ein Face of this Feuerwerk über einen Friedhof oder so. Naja. Es gab sogar ein Feedback von dem Martin vom Metacast, der hat diese Folge tatsächlich ausmachen müssen. Den hat das scheinbar so gerissen dabei, bei der ganzen Aktion. Dem war das zu viel. Sollte das irgendwem anders von unseren Hörern auch so gegangen sein? Ja, entschuldigen ein Stück weit, ja, aber das wir machen ja eigentlich nur, dass wir das erzählen, was tatsächlich passiert ist. Das Leben ist manchmal kein Ponyhof. Ganz genau. Und das sind ja auch alles Sachen, die im Internet zu finden sind. Es gibt YouTube-Videos. Ich meine, gut, was den einen oder anderen vielleicht auch ein bisschen so schockiert hat, das waren so die Aufnahmen, die du hinten dran gehängt hast, die es bei YouTube zu hören gab. Es gibt von unserem aktuellen Fall, es gibt ein YouTube-Video, das haben wir jetzt nicht verlinkt, aber das geht so 4 Minuten. Da wird auch so ein bisschen erzählt von damals, also das geht auch so ein bisschen ins Eingemachte und ich habe ernsthaft überlegt, ist es jetzt ein Fall mit den meisten Toten oder haben wir einen Fall gehabt, wo man, ich meine, wir haben schon Fälle gehabt, wo man gesagt hat, eventuell hat er so und so viele Leute umgebracht, aber hier ist es, in diesem Fall ist es glaube ich so, wir haben 28 Tote. Ja, ihr habt richtig, wir haben 28 nachweisliche Tote, die alle in Beziehung dieses Falls gebracht werden können und über 20 verletzte, schwer verletzte Leute und wir kommen jetzt nochmal zu einem Hörer, den Klaus gerade erwähnt hat. Wir reden heute über einen Fall, den uns der Bastel-Andi eingesandt hat. Ja, und ich habe das mir durchgelesen und ich hatte das irgendwann mal gehört und habe gedacht so, das ist aber auch eine harte Nummer. Das ist ja so irgendwie so John Wayne Wilder Westen, ne, oder? Es ist sehr organisiert, sehr durchgeplante Verbrechen, die da stattgefunden haben. Ja, da kommen wir gleich dann drauf. Wie viel Todesopfer oder nicht. Ich meine, wir hatten den Fall mit dem Horrorhotel, da weiß keiner genau, wie viel der da letztendlich durchgeschleust hat. Ne? Ja, aber ich glaube, ich glaube, das ist jetzt so der Fall, wo wir wirklich sagen könnten, nachweislich gibt es 28 Tote, 20 richtig, Schwerverletzte. Wir können ja einfach mal loslegen, damit der nicht lange auf die Folter gespannt wird. Also der Bastel-Andi hat uns einen Fall vorgeschlagen, der für mich wirklich eine Spur des Grauens jetzt durch diesen ganzen Podcast ziehen wird, weil wir schlüsseln das so Step by Step auf, wie das Ganze abgelaufen ist und vielleicht hat der eine oder andere von schon gehört, wir berichten von einer belgischen Killerbande, die ohne Rücksicht auf Verluste alles erschossen hat, was sich bewegt hat. Anfangs waren Kinder noch verschont geblieben, später war es völlig egal, es wurden Erwachsene, Kinder, Polizisten und hätte bald gesagt Statisten erschossen, also aber wir hören doch einfach erstmal in den Fall hinein. Die Taten der Mörder von Brabant haben die belgische Gesellschaft zwischen den Jahren 1982 und 1985 in einen Schockzustand versetzt. Verständnislos blickte sie auf die maßlose und grenzenlose Gewalt, auf die sie sich keinen Reim machen konnten. Das Geld, das Motiv für die Täter war, glaubten nur die wenigsten. Für die niedrige Beute war das Blutzoll viel zu hoch. Ja, wir sind in der kalten Jahreszeit und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns ist auch mal Karnevalszeit so ein bisschen und Februar, Rosenmontag ist Karneval. Ja, und es gibt Zeiten für die belgischen Bürger, da möchten die sich nicht gern daran erinnern und es ist unter anderem auch die Karnevalszeit, weil Karnevalsmasken, Regenmäntel und Schrotflinten haben nämlich dieses Ganze geprägt und es hat Belgien in ein Trauma versetzt und das Ganze ist vor über 30 Jahren passiert. Es war eine brutale Mordserie in einem kleinen Königreich. Und ja, sie konnten es nicht vergessen. Und wir werden jetzt mal so Step by Step euch mal so ein bisschen erzählen, was ist denn da eigentlich passiert. Ich sage einfach mal, wenn man sich die Taten anguckt, es ist, das wird mir Klaus auch bestätigen, eigentlich mal erstmal ganz harmlos losgegangen. Es ist ein Datum fixiert, und zwar der 13. März 1982. Es gab einen Überfall auf ein Waffengeschäft. Es gab keine Toten, es gab keine Verletzten. Und das war wohl auch so der Beginn der spektakulärsten Mordserie in Belgien. Es wurde ein Waffengeschäft, kam eingebrochen oder eingedrungen, oder es kamen zwei Männer am 13. März 1982 in dieses Geschäft, stürmten hinein und haben lediglich eine doppelläufige Schrotflinte gegriffen, die in einem Ständer neben der Eingangstür stand, und haben das Geschäft wieder verlassen. Und ja, sie haben keinen Schuss abgegeben. Ich weiß nicht, ob so Waffen geladen sind. Und ja, und die Tat lässt das Ausmaß dieser Gewalt, der Brutalität eigentlich noch nicht erahnen. Da ist man erst viel später drauf gekommen, dass da eigentlich erst so, sage ich mal, der Startschuss für diese ganze Misere losging. Und ja, das haben die Ermittler auch wirklich erst viel später erkannt, dass wirklich am 13. März 1982 eigentlich so wirklich so, dass der Startschuss für ein Massenmord in Belgien gefallen ist. Ja, das war so quasi die Vorbereitung für das, was jetzt im Nachgang alles passiert. Wir sind im Jahr 1982, und zwar der 13. auf den 14. August, die Nacht. Da gab es einen Angriff auf ein Lebensmittelgeschäft in Meubeugen. Und wir werden das so machen, wir werden das Datum sagen, wir werden sagen, wo es stattgefunden hat, und dementsprechend auch immer, auch wenn es fast ein bisschen makaber ist, aber fast statistikmäßig die Anzahl Toter und Verwundeter. Und am 13. auf den 14. August bei dem Angriff aufs Lebensmittelgeschäft in Meubeugen gab es einen Verwundeten. Abgelaufen ist das wie folgt: in der Nacht vom 13. auf den 14. August 1982 machten sich Einbrecher an einem Lebensmittelgeschäft im Zentrum der Stadt Maubeugen zu schaffen, ein kleines Städtchen auf der französischen Seite von Belgien, nahe der belgischen Grenze. Ein anonymer Anrufer verständigte die Polizei von diesem Treiben, und die Beamten schlenderten von der nahegelegenen Polizeiwache über den Platz, um nachzusehen, was da los ist. Dass sie es mit keinem kleinen Strauchdieb zu tun haben werden, begriffen die Beamten schlagartig, als sie ohne Vorwarnung von einem Späher der Bande mit großkalibiger Munition beschossen wurden. Ein Beamter erleidet einen lebensgefährlichen Bauchschuss. Im Durcheinander gelingt den Tätern die Flucht. Über Schleichwege, die eigentlich nur Ortskundigen bekannt sein können, überschreiten sie die Grenze nach Belgien und tauchen unter. Ihre Beute, jetzt kommt's, besteht aus einigen Teepackungen und einigen Wein- und Champagnerflaschen. Ja, das war jetzt, sage ich mal so, die harmlose Variante, die in Frankreich sich abgespielt hat. Ja, das war das Start-up quasi. Ja, das war Start-up, wahrscheinlich mit der Waffe, die sie im ersten Waffengeschäft geklaut haben. Ist anzunehmen, ja. Doppelläufige Schrotflinte, aber wenn man richtig Krawall machen möchte und richtig loslegen möchte, braucht man natürlich ein bisschen mehr Arsenal an Waffen. Und ja, ich bin derjenige, der in diesem Podcast den 30. September 1982 zitieren darf. Es gab einen weiteren Angriff auf ein Waffengeschäft, und ja, für eure Strichliste: der erste Tote und drei Verwundete. Ja, es wird echt hart, was hier abgegangen ist. Es wurde nämlich ein Waffengeschäft wieder überfallen. Und das war diesmal kein Blitzdiebstahl wie am 13. März 82. Diesmal wollten die Täter ein ganzes Arsenal erbeuten, und zwar am Morgen des 30. September 82 dringen zwei Männer in das Waffengeschäft DKC in Wavre ein. Ich entschuldige schon mal mich für die Aussprache, ich weiß nicht, ob ich richtig ausspreche. Sie haben brutal den Ladeninhaber niedergeschlagen, zwei Kunden zusammengeschlagen, und die haben sie dann auch noch mit dem Tod bedroht. Und ja, sie haben dort Gewehre, Maschinenpistolen und Faustfeuerwaffen gestohlen und sind dann ins Freie. Aber sie waren natürlich sehr auffällig, und der Überfall, ja, der war natürlich nicht unbemerkt. Ein Polizist, Topsy, hat sich dem Geschehen genähert, und es gab einen Schusswechsel vom Fahrer des Fluchtwagens. Mit einem Kopfschuss hat er dann den Gendarm oder den Polizisten, den Belgischen, getötet. Die Täter sind dann geflüchtet in Richtung Brüssel. Eine Zivilstreife hat dann sich auf die Fersen gesetzt, und in einem Verkehrsstau mussten die Täter anhalten. Leider gab es dort keinen Zugriff der Beamten, weil dann hätte dieser ganze Lauf, den wir euch gleich schildern würden, wahrscheinlich schon ein Ende gehabt, nicht stattgefunden. Also man konnte keinen Zugriff machen, und ohne Vorwarnung haben natürlich die Killer in diesem Stau das Feuer eröffnet mit Pumpguns. Das ist halt einfach so ritsch, ratsch, zack, ich schieße. Und ja, die beiden Beamten wurden schwer verletzt und das Ganze dann sogar lebensgefährlich. Und das Fluchtauto, das hat man dann später dann in einem Wäldchen gefunden, in der Nähe von Brüssel. Und ja, das hat man angesteckt, um wahrscheinlich vielleicht irgendwelche Spuren zu vernichten. Also hätte man jetzt in diesem Stau die Täter schon gestellt, dann wäre eigentlich das gar nicht passiert, was dann die nächsten Jahre bis 85 passiert ist. Das hätte nie stattgefunden. Ja, man hätte das unter Umständen tatsächlich früher stoppen können, die ganze Geschichte. Hat aber leider nicht geklappt. Ich nehme jetzt mal für Leute, die tatsächlich eine Strichliste machen wollen, die nächsten drei, weil da haben wir leider nicht zu viel Informationen. 23.12.1982, ein Angriff auf das Hotel Chevalier in Brüssel, ein Toter. Ein Tag vor Weihnachten 1983 wird ein Hauswirtschaftler, der in dem Hotel ein Zimmer bewohnte, von den Tätern erst gefoltert und dann mit Kopfschüssen in seinem Bett hingerichtet. Nach der Tat plündern die Mörder das Zimmer und die angrenzende Speisekammer und nehmen mit Wild, also essenstechnisch Wild, Torte und einige Wein- und Champagnerflaschen und Porzellanteller. 9. Januar 1983. Angriff auf einen Taxifahrer in Brüssel. Am 9. Januar 1983 töten sie in Brüssel mit derselben Schusswaffe, die sie auch bei der Hinrichtung des Hauswirtschaftlers in dem Hotel benutzt haben, einen Taxifahrer. Dessen Leiche wird erst drei Tage später im Kofferraum seines Taxis gefunden, 60 Kilometer von Brüssel entfernt in der Stadt Mons. Nehme ich den 25. Februar 1983 und den 3. März 1983 auch noch dazu. Da geht's los mit den Angriffen auf die Supermärkte. Wir haben einen Toten und ja, das ist so ein Stück weit so von den Killern von Brabant so ein Markenzeichen geworden. Man nennt sie auch die Supermarktkiller, weil sie ganz oft die Supermarktkette Del Heisse überfallen haben. Warum auch immer dem so war, das ist bis heute nicht geklärt. Angefangen hat das im Februar, März 1983, dass sie den ersten Supermarkt überfallen haben. Und später dann noch einen weiteren Supermarkt der Kette Colruyt. Und bei dem ersten Überfall gab es einen Toten, und zwar ist das der Filialleiter der Supermarktkette Colruyt. Ja, ich würde an dieser Stelle erstmal kurz einen Cut machen und einfach mal mit dir so ein bisschen sprechen. Also das können wir mal wirklich sagen. Klaus schreibt das Skript. Wir sprechen ja vorher nicht über diesen Fall. Ja. Das ist jetzt wirklich live, was mir jetzt gerade so als Gedanke gekommen ist. Ich habe so persönlich das Gefühl, also wenn wir jetzt, wir sind jetzt beim 25. Februar 83 und 3. März 83. Also ich habe persönlich das Gefühl, sie haben so, ja, wenn man es so nennen kann, glaube ich, kein wirkliches Konzept irgendwie, warum sie jetzt Leute umbringen und ja, sie erbeuten Tee, Champagner, Wein, irgendein Essen. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber so ein richtiges Konzept kann ich dann raus noch nicht erkennen. Ich meine, wir kennen das Skript, wir wissen, okay, es geht jetzt auf die Supermärkte Kolrütt und auf die Supermarktkette Delhaize, aber momentan kann ich persönlich nicht wirklich erkennen, dass da irgendwas hinter ist. Also entweder ist es die Lust ans Morden oder ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, das werden wir später noch dann ein bisschen sowieso diskutieren, wenn es um die Geschichte geht, wie immer bei Fällen, wo es keine Lösung gibt, wuchern die Verschwörungstheorien. Und was du schon richtig sagst, es wird vermutet, dass es um die Lust am Töten geht, in erster Linie. Eine andere, kann ich ja kurz schon mal ansteigen, eine andere Idee ist, ob es darum ging, dass es eine Art Prüfung war, ob Leute in der Lage sind, diese Taten einfach zu vollbringen, um sie dann später vielleicht in einem anderen Kontext auch leisten zu können. Also sprich, total nicht wirklich involvierte Opfer einfach zu töten. Verstehst du, was ich meine? Es geht um diese Hemmschwelle zu überwinden. Das ist eine der Theorien, die später kommt. Ja, also ein richtiges, was heißt Konzept, aber eine richtige Methode gibt's, glaube ich, nicht an der Stelle. Nee, kann man so noch nicht sagen. Zumindestens der nächste Angriff, so nenne ich, oder so haben wir es im Skript genannt, der hat zumindestens so ein bisschen Methode. Das Ganze war am 10. September 1983 und zwar war das der Angriff auf das Textilgeschäft Tamizé. Ja, für die Statistik, für die Strichliste, ein Toter, ein Verwundeter. Dort sind die Täter in eine Textilfabrik eingebrochen und zwar Textilfabrik Tamizé. Und das ist jetzt so ein bisschen eine Geschichte, wo man sagt, woher weiß man das? Was ist passiert? Weil es steht im Internet, nur wenige Eingeweihte wissen, dass in dieser Fabrik neuartige Prototypen einer schusssicheren Weste hergestellt werden. Klar, wenn man weiterhin plant, irgendwelche Geschäfte zu überfallen oder Leute zu ermorden, macht eine schusssichere Weste natürlich Sinn. Und klar war das natürlich das Ziel der Bande, das ist unsere Beute. Die Täter gehen nicht gerade unauffällig vor bei ihrem Einbruch. Und Anwohner haben eine bewaffnete Gestalt auf der Straße vor der Fabrik erblickt. Und dann hat einer der Täter gesehen, oh, da hat uns wer ertappt und hat sofort aus der Hüfte eine Salve in Richtung des Fensters mit einer Maschinenpistole gefeuert. Und im Inneren der Fabrik haben sich Komplizen an den Hausmeister zu schaffen gemacht. Den haben sie nämlich mal eben kaltblutig ermordet. Das ist also unser Todesopfer. Wie gesagt, ein Toter, ein Verwundeter. Die Frau überlebte lebensgefährlich. Das ist jetzt die Verwundete. Die war wohl zugegen. Die hatte eine Schussverletzung erlitten. Und in diesem Fall ist es so, die Kinder und ein Baby wurden verschont, eine dreijährige Tochter von dem Hausmeister und das Baby wurden verschont und man sagt halt im Netz, sie haben Glück gehabt. Bei späteren Überfällen wird man sehen, das hat die dann überhaupt nicht mehr interessiert, erwachsene Kinder, man hat alles getötet. Sie haben bei dem Überfall am 10. September 83 7 schusssichere Westen erbeutet und haben dann ihr Treiben weiter betrieben und zwar genau eine Woche später. Ja, man sieht also, dieser Überfall, der hatte durchaus Methode offensichtlich, ne? Das heißt, die wollten definitiv diese Schusswesten haben. Ja. Die auch später noch, das hören wir dann nachher noch, als Beweismittel auch auftauchen werden. Am 17. September 1983, wie du schon gesagt hast, so knapp eine Woche später, geht's weiter mit Angriffen auf Lebensmittelgeschäft. Und zwar diesmal der Kette Colruyt. Es gibt diesmal leider 3 Tote und einen Verwundeten. Stattgefunden hat Folgendes. In der Nacht vom 17. September 1983 schweißen die Einbrecher die Rückseite eines Colruyt-Supermarkts auf, der in der Nähe der Autobahnauffahrt der Stadt Nivelle liegt. Ein stummer Alarm wird ausgelöst und 2 Gendarme machen sich mit ihrem Ford Transit auf den Weg, um nach dem Rechten zu sehen. Auf dem Parkplatz angekommen haben die beiden Beamten keine Zeit, um sich einen Überblick zu verschaffen. Mehrere Täter nehmen die vollkommen überrumpelten Ordnungshüter direkt unter Beschuss. Ein Beamter wird getötet, der andere stellt sich tot. Das war sein Glück, denn dadurch überlebte er. Die Täter rauben die Dienstwaffe der Gendarmen und flüchten vom Tatort mit 2 Wagen. Ein Wagen gehört einem Ehepaar, das kurz vorher auf dem Parkplatz gehalten hat, um zu tanken. Dabei haben sie die Täter vermutlich gestört, denn auch die beiden wurden kaltblütig erschossen. Das heißt, wir haben den Gendarm und das Ehepaar und damit die 3 Toten an diesem Abend. Die anderen eintreffenden Gendarmen finden zur Überraschung nur ihren total entstellten und toten verletzten Kollegen vor. Und sie finden auch die Leichen des Mannes und der Frau, die notdürftig verborgen unter einer Reihe von Einkaufswagen versteckt waren. In dem Fall geht's dann von den Informationen her tatsächlich so weiter, dass sie versucht haben, die Täter zu verfolgen. Doch sie haben relativ viel Mühe, das zu tun, weil die Killer von Brabant kennen sich wohl sehr genau in der Gegend aus. Also die nutzen Abkürzungen, die nutzen Schleichwege, die sind definitiv ortskundig, weil sie es sonst nicht wissen könnten. Und dann geschieht das Unfassbare. Die Täter parken die Autos auf beiden Seiten der Straße, steigen seelenruhig aus und nehmen die Beamten mit automatischen Waffen und Pumpguns ins Kreuzfeuer. Den Beamten bleibt nicht viel anderes übrig. Die treten das Gaspedal durch und haben insofern Glück, dass sie nur durch die zersplitterten Scheiben die ein oder andere Schnittwunde davontragen. Die Täter lassen ein Fahrzeug am Fahrbahnrand zurück und fahren mit dem anderen in die Ortschaft Braine-l'Alouette, wo sie es fahruntüchtig zurücklassen. Später wird dieses Auto gefunden und jetzt kommen wir wieder zu dem Thema, was erbeuten die eigentlich, die Jungs? Also im Kofferraum findet man ein paar Kaffeepackungen, Speiseöl, Pralinen. Tja, das ist die Beute, für die 3 Menschen sterben mussten. Die Frage ist, ob der Ort, an dem die Täter das zweite Auto aufgegeben haben, zufällig gewählt wurde oder ob sie einen Wink geben wollten, denn 2 Jahre später, werden wir dann auch noch hören, werden genau an diesem Ort die Täter nochmal zurückkehren und ein Massaker veranstalten. Ja, für mich ist das alles unglaublich. Völlig alles willkürlich. Also ich muss töten und nimm ein bisschen Kaffee, ein paar Pralinen mit und das war's. Ich werde jetzt noch 2 Aktionen, so nenne ich es einfach mal, euch erzählen und dann gab es noch eine Pause von einer längeren Zeit. Aber es gab dann noch mal eine Aktion am 2. Oktober 1983 und am 7. Oktober 1983. Es gab einen Überfall auf ein Restaurant in Ohain und einen weiteren Überfall auf die Supermarktkette Delhaize. Für die Statistik 2 Tote, 3 Verwundete. Genauere Informationen auf das Restaurant gibt's hier wirklich nicht. Man weiß nur, 2 maskierte Täter dringen nach der Sperrstunde, ich nehme an, das war 0 Uhr, ins Restaurant in Ohain ein und der Inhaber war dort vor Ort noch mit seiner Familie und Angestellten beim Essen und der Eigentümer des Restaurants wurde getötet und auch seine Tochter. Am 1. Dezember 83 gab es dann einen Angriff auf ein Juweliergeschäft. Das heißt, jetzt geht es da mal ins Eingemachte. Juwelier, kein Kaffee, keine Pralinen. Dort wurde das komplette Ehepaar ausgelöscht. Aber man hat nur wertlose Schmuckstücke mitgenommen. Es deutet halt alles darauf hin. Ich will einfach nur, will nur töten. Ja. Oder Aufnahmeritual oder also früher in wo wir Kinder waren, man hatte früher so Banden, ne? Das ist jetzt ein bisschen abwegig, aber es gab Mutproben. Da hat man einen Regenwurm gegessen, ne? Ob das jetzt irgendwie so in die Richtung geht, dass das so ein Aufnahmeritual vielleicht war, um eventuell in einer anderen Organisation, da kommen wir später noch hin, Fuß zu fassen und da dann in Anführungsstrichen, muss ich sagen, mitarbeiten zu können. Da sprechen wir später drüber. Du hast schon gesagt, es gab da eine kurze Pause und zwar ungefähr 2 Jahre war Pause und ja, die Belgier und die Bevölkerung rund um Brabant haben ein bisschen aufgeatmet und haben so die Ereignisse der letzten Jahre so mehr für einen bösen Traum gehalten und ja, halt so sich das vielleicht auch ein bisschen schön geredet. Naja, ist halt Zufall jetzt, dass sich das so gehäuft hat, da die Verbrechen. Und das wird bestimmt auch bald aufgeklärt, aber sie sollten sich irren, denn am 27. September 1985 geht's weiter. Überfälle auf die Delhaize Supermärkte in Braine-l'Alleud und Auvergiese. Und jetzt wird's von der Anzahl der Toten und Verwundeten schon eine Nummer härter. 8 Tote und 3 Verwundete. Ich lese mal einfach ohne weiteres Kommentar vor, was wir rausgefunden haben darüber. Kurz vor Geschäftsschluss attackierten 3 maskierte Männer den Delhaize Supermarkt in Braine-l'Alleud. Dort, wo sie fast genau 2 Jahre zuvor ihren Fluchtwagen zurückgelassen hatten. Einer der Männer hatte einen grünen Schal vor dem Gesicht, ein anderer eine Karnevalsmaske mit dem Konterfei von Jacques Chirac. Der dritte trägt einen dunklen Hut. Auf dem Parkplatz nehmen sie eine Geisel, erschießen einen Familienvater, der mit seinem Sohn im Auto sitzt, und im Supermarkt noch 2 Kunden. Sie flüchten mit einer Beute von umgerechnet weniger als 20.000 Euro. Doch für die Mörder ist der Abend noch nicht zu Ende. 15 Minuten später erscheinen sie auf dem Parkplatz des Delhaize Supermarkts in Auvergiese, wird's ausgesprochen, hoffe ich. Auch hier wollen sie eine Geisel nehmen, doch etwas läuft schief. Der 14-jährige Stefan Notte stirbt durch einen Gewehrschuss, genau wie ein Plakatkleber, der auf der anderen Seite der Straße stand. Im Inneren des Supermarkts sterben noch 3 weitere Menschen. Man kann zusammenfassen, für eine Beute von ungefähr 80.000 Euro haben hier 8 Menschen ihr Leben gelassen. Tja, für das Protokoll, wir sind jetzt bei ungefähr circa 20 Toten und etwas unter 20.000 Verletzten oder Verwundeten. Wir kommen zum letzten Akt, den wir gefunden haben im Netz. Und zwar am 9. November 1985 gab es wieder einen Überfall auf die Supermarktkette Delhaize für die Schriftliste. 8 Tote, 9 Verwundete. Die Mörder schlagen wieder zu. So steht es im Netz. Und diesmal trifft es den Delhaize Supermarkt von Elost. 3 Männer bewegen sich auf den Parkplatz des Supermarktes. Sie tragen lange Mäntel, haben schwarze Perücken aufgesetzt und dunkle Tarnschminke im Gesicht. Auf dem Weg zum Eingang des Supermarktes schießen sie auf alles, was sich bewegt. Sie leeren Kassen und fliehen mit ihrem Fluchtfahrzeug. Die Polizei, die inzwischen benachrichtigt wurde, ist aufgekreuzt, doch die Beamten, die waren völlig überfordert mit dieser Aktion und auch absolut machtlos. Ich meine, wir erinnern uns, die haben natürlich Waffen sich geklaut. Ich weiß nicht, wie die belgische Polizei ausgerüstet ist, aber in diesem Fall waren sie einfach machtlos und die waren kaltblütig entschlossen und die Polizei wurde sofort unter Beschuss genommen und diesmal waren es nicht 80.000 Euro, es waren nur 20.000 Euro und ja, man hat 8 Menschen dafür erschossen. Die Täter waren flüchtig in die Richtung Süden und haben irgendwann Tage später das Tatfahrzeug in einem Wald angesteckt. Das haben wir schon mehrfach gehört, um Spuren zu vernichten. Dann haben sie ihre Waffen weggeschmissen und man hat wohl mehrere Säcke in einem Kanal gefunden, in der Nähe des Schiffshebewerks Ronquieres. Und da gab es also eine Menge Beweismittel, Schrotflinten etc. und alles irgendwelche Waffen, die auch früher gestohlen worden sind. Man hat auch eine Schussweste gefunden, was wir ja aus dieser Textilfabrik berichtet haben. Die war halt auch in diesem Schiffshebewerk gefunden worden. Und eine Dienstwaffe von einem Polizisten, die wurde auch gefunden. Und diverse andere Waffen und Patronen. Und aber man ist nicht so richtig wirklich auf die Täter gekommen. Die waren zumindest zu dem Zeitpunkt in den 80er Jahren sehr intelligent. Und wir kommen jetzt zu Ermittlungen, Fehler und offene Fragen. Und ich glaube, wir kommen, glaube ich, bis ins Jahr 2012, 2014. Also das ganze Ding ist irgendwie noch nicht abgeschlossen, ne? Ja, es ist halt so, dass die was du gesagt hast, dieser 9. November, der offiziell letzte gelistete Überfall ist von dieser Bande. Auffallend ist, was sie gemacht haben. Sie haben ganz, ganz viele Spuren einfach gelegt und hinterlassen, um es sehr offensichtlich zu machen, dass sie das waren, was passiert ist. Ne? Wie du schon gesagt hast, die Schusswerferweste haben sie gefunden, die Waffe von dem Gendarm, der am 17. September 83 da erschossen worden ist. So, und mit diesen ganzen Informationen hätte ich persönlich ja erwartet, dass sich da irgendwas machen lässt. Aber die Überschrift heißt nicht umsonst Ermittlungen, Fehler und offene Fragen. Denn Stand heute sind die Ermittler unseres Wissens immer noch keinen wirklichen Schritt weiter bei der Identifizierung der Täter. Das Motiv liegt im Unklaren nach wie vor. Die meisten glauben mittlerweile nicht mehr, dass es sich um Geld gehandelt hat, ne, für die Attacken. Also da ist man sich, das ist das Einzige, wo man sich sicher ist, denn für die teilweise lächerliche Beute, ne, was war das, 20.000 Euro und 8 Tote? Na, 80.000 Euro waren es auch nochmal. Ja. Also 100.000 Euro in Geld. Unverhältnismäßig für so viele Leute, ne? Also beuteorientierte Täter, sagt man, versuchen jedoch eigentlich unbeteiligte Opfer in der Regel zu vermeiden. Und der ein oder andere Zeuge, der das gesehen hat, war der Ansicht, dass es den Tätern tatsächlich nur um das Töten an sich gegangen ist und nicht ums Geld. Ja. Gut, was wissen wir noch? Im Laufe der Jahre waren die Ermittlungen geprägt von unfassbaren Ermittlungspannen, wen wundert's? Dem ständigen Austausch von Untersuchungsrichtern, der Vernichtung von Beweismitteln, dann gab es Konkurrenzgerangel zwischen den verschiedenen Polizeieinheiten in Belgien. Wir haben auch hier wieder korrupte Beamte und unerklärliche Freisprüche von vermeintlich Verdächtigen. Den Gipfel aber bildete ein unterdrücktes ballistisches Gutachten, das extra von dem Bundeskriminalamt in Wiesbaden angefertigt wurde. Ja. Nicht nur die Taten der Supermarktkiller mit den Karnevalsmasken, auch die Inkompetenz der Sicherheitsbehörden und die Unfähigkeit, die Taten zu verhindern oder im Nachhinein wenigstens aufzuklären, haben zu einem Misstrauen gegenüber der Polizei geführt. Bis heute hält sich der Verdacht, dass Polizisten an den Taten beteiligt waren oder zumindest absichtlich die Ermittlung behindert hätten. Das ist, was wir wissen über die Ermittlungsarbeiten. Mehr wissen wir nicht. Und sowas wirft natürlich auch Verschwörungstheorien auf. Die sind gleich da. Das ist gleich, ja. Ja, was wir eigentlich gar nicht in diesem Podcast behandeln wollen, aber ja, es ist, glaube ich, das zweite Mal oder das dritte Mal, dass wir Verschwörungstheorien in den Raum werfen müssen. Die Kollegen von Huxilla haben es nicht aufgegriffen, also werden wir es tun. Und ja, die Verschwörungstheorien zu diesem Fall sind natürlich hartnäckig, weil man geht mittlerweile davon aus, dass es auch eventuell terroristische Aktionen gewesen sein können. Ich meine, 80er Jahre, wir hatten da noch nicht die den Terrorismus, den wir heute haben. Wir hatten da anderen Terrorismus, aber liegt natürlich nah. Man könnte jetzt natürlich auch sagen, man möchte eine Supermarktkette erpressen oder, was man auch in den Raum geworfen hat, die Regierung von Belgien sollte aus den Angeln gehoben werden und deswegen hat man sich so verhalten. Und es wird noch in den Raum geworfen, es gibt die sogenannte Gladiar-Einheit. Wir verlinken das mal. Habe ich mich nicht belesen. Vielleicht kann ich da mal Klaus Groß reinholen. Gladiado-Einheit. Was ist das? Gladiado-Einheiten sind ist eine so eine Terrorzelle in Italien gewesen. Ah, okay. Die auch so ein bisschen außer Rand und Band geraten ist und quer über Europa mal ihre Feldzüge betrieben haben. Dazu würde passen, dass es bei denen definitiv diese Aufnahmerituale gab. Das heißt, wenn du mitmachen willst, dann musst du erst einmal, ich sage jetzt mal, das und das uns beweisen, dass du das kannst. Man nur spekuliert, dass du zum Beispiel in der Lage bist, eine Kassiererin im Supermarkt zu erschießen, nur einfach mal so aus Spaß und ein Päckchen Kaffee mitzunehmen. Und da hat man halt gemutmaßt, dass die irgendwie da auch mit zu tun hatten an der Stelle, ja. Ich werde den Link in die Shownotes, gibt's auf Wikipedia einen Artikel für die Gladio-Einheit. Da kann man das nachlesen. Man hat natürlich auch noch ein bisschen rumgesponnen, hat gesagt, libanesische Waffenhändler könnten dafür verantwortlich sein. Ein Pädophilenring wird noch in den Raum geworfen. Die belgische High Society sollte auch eine Rolle spielen. Dann den Legenden zufolge werden noch Adlige aus dem Bereich oder aus Belgien in den Raum geworfen. Hohe Beamte, Politiker, Minister, Industrielle, Polizeibeamte und unter anderem auch namentlich genannt der Grundstücksmagnat Jacques Forès und seine Sekretärin Elise de Witt werden auch im Internet benannt. Beide wurden am 17. September 1983 durch die Killerbande ermordet und sollten zentrale Figuren des sogenannten Pink Ballets gewesen sein und geheime Videoaufnahmen von privaten Partys besessen haben. Also ja, es wird immer skurriler. Und um das Ganze zum Abschluss zu bringen, kann Klaus hier vielleicht noch sagen, warum es denn eigentlich so skurril war. Ja, bei diesen Pink Ballets Partys handelt es sich halt tatsächlich um Partys, wo Kinder und Minderjährige missbraucht wurden. Und ja, es ist einiges mysteriös, wie es dann so weitergeht. Und zwar werde ich das jetzt einfach nur mal unkommentiert weitergeben, was sich im Netz finden lässt an der Frage, was denn da passiert ist. Zum Beispiel, warum versenken die Täter die Säcke mit den Waffen und den Beweismitteln im Kanal? Das haben wir gehört, das war bei dieser Hebebühne für Schiffe. Mhm. Warum servierten sie den Ermittlern eine lückenlose Beweiskette auf dem Präsentierteller? Das heißt, alle Taten konnten miteinander verbunden werden. Das ist das die Waffe von dem Gendarm. Es gab die haben die Schusswesten gefunden und die ganzen Autos haben sie halt eigentlich dagelassen, auch wenn sie verbrannt waren. Ungewöhnlich ist auch, dass sie noch immer gültige Belohnung, die aussteht, Und zwar von Seiten der Supermarktkette De La Hayes, von der Geschäftsführung. Und zwar gar nicht mal so knapp, von 250.000 Euro, hat zu keinem einzigen Hinweis geführt, nicht mal aus dem Unterweltmilieu. Also auch haben die Täter den ungeschriebenen Kodex der Unterwelt verletzt, indem sie Kinder ermordet haben. Man hätte also erwarten können, dass sogar die, in, wie soll ich das sagen, die Schattenwelt, die Unterwelt, die, ja, das Milieu zumindest reagiert und sagt, was wir wissen, sagen wir euch, weil wir wollen damit nichts zu tun haben, weil es halt offensichtlich diesen Ehrenkodex gibt. Und was sich auch überhaupt nicht erschließen lässt, warum es diese Pause gab von 2 Jahren. Und es gibt sogar die Vermutung, ob vielleicht 2 verschiedene Banden am Werk waren. Ich werf das jetzt mal so ein. Wir hatten in Deutschland die Zeit der RAF, wo es auch verschiedene Generationen gab. Vielleicht hat man da so ein bisschen hingeschielt in die Richtung. Es gab halt, glaube ich, 3 Generationen RAF in Deutschland. Nur das war ja 80. Das war ja 80er Jahre eigentlich. Das die Hochburg, auch, ne? Ja, das wird auch passen zu diesem, wir destabilisieren einfach das System in Belgien. Am wahrscheinlichsten ist aber allerdings, dass die Täter bereits über Tötungserfahrung verfügten. Man vermutet, dass es sich um Soldaten oder Söldner handelt, die durchaus schon in einen bewaffneten Konflikt Dienst geschoben haben. Doch wozu dann die Morde? Das ist auch so eine Frage. Ging es um die im Vergleich zu den geopferten Menschenleben magere Beute irgendwie doch darum, die Tötungshemmung zu überwinden oder zu senken? Oder sollten neue Gefolgsleute ihre Entschlossenheit unter Beweis stellen? Und wenn ja, mit welchem Ziel? Das hat mir vorhin schon gesagt. Das sind so die Fragen, die sich natürlich stellen. Ne? Es hat so ein bisschen den Touch davon, finde ich. So, ne? Geh mal los und beweis uns, dass du das kannst und dann reden wir weiter. Ja, definitiv. Ja. Also ich bin auch irgendwie der Meinung nach wie vor, das hat weder was mit Terrorismus noch mit Pädophilen zu tun. Die wollten einfach Aufmerksamkeit und haben einfach gemordet. Das ist meine persönliche Meinung. Wenn man jetzt das Netz so ein bisschen befragt, also es gibt ja, glaube ich, Ermittlungen bis ins Jahr, hilf mir, 2012, 2014 oder so. So weit geht's ja mittlerweile, ne? Also aktueller Stand ist, die letzten Meldungen sind aus dem Jahr 2015. Ja, also. Also gar nicht so lange her. Hm. Ja, ein Fall, der uns mal wieder an die Grenzen gebracht hat. Wir haben kein, wie von euch gewünscht, ein Happy End. Ja, lässt sehr viele Fragen offen. Ist halt aus den 80er Jahren. Ja, wie Klaus sagt, 2015 die letzten Informationen, die man im Netz findet. Und ja, man kann diesen Fall vielleicht weiterhin beobachten und vielleicht sind die Mörder ja auch noch am Leben und wie wir auch in dem Fall geschildert haben, sie stammen wirklich aus der Region, weil die Fluchtwege, die sie genutzt haben, kennen halt nur Einheimische, wenn ich das so richtig interpretiere. Ja, also definitiv muss es so sein, dass das irgendwelche Leute waren, die sich auf jeden Fall auskannten da an der Stelle und auch in Belgien ansässig waren. Ganz kurz machen wir noch einen kleinen Punkt. Es gab tatsächlich Verdächtige und Verhaftungen. Ja, das können wir nochmal kurz reinnehmen. Nachdem die lange im Dunkeln getappt sind irgendwo, hat man sich dann entschlossen, diesen ganzen Fall wieder jemanden in die Schuhe zu schieben, der sowieso schon im Knast sitzt. Ja. Das Einzige, was die Behörden hatten, waren halt, sie hatten Spitznamen. Also es gab den Killer, der hat angeblich 23 von den 28 Opfern getötet. Dann gab es der Riese, das muss ein relativ großer Mensch gewesen sein. Und der Alte. Alte. Ja, den hat man, das hat man so als Kopf der Bande genommen. Und ein Name, der dann auftaucht im Netz, ist Jean-Marie Tnick. Der war bereits wegen eines Tötungsdeliktes im Jahre 1991 zu einer 8-jährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Und angeblich hat er einem französischen Mitbürger die Taten, die im Jahre 82 bis 85, also wir sind 1982 bis 1985, die hat er ihm wohl gestanden. Und dieser Ermittlungsstab, der, glaube ich, sogar heute noch in Aktion ist, der in Charleroi ist, hat sich dann monatelang Zeit gelassen, hat ihn etwas überwacht und hat Phantombilder rausgebracht, und es gab tatsächlich Zeugen, die ihn dann als Tatverdächtigen beschuldigt haben. Und die Möglichkeit zur Überführung mittels DNA-Analyse war damals leider, das haben wir auch schon mal in einem anderen Fall gehört, nur sehr eingeschränkt und kaum verbreitet. Ja, der Beschuldigte ist nach Berichten wegen mehreren Gewaltdelikten vorbestraft gewesen, und im Jahr 91 hat der Beschuldigte im Streit einen Kneipier erstochen. Im Großen und Ganzen kann man zusammenfassen, man hat wohl DNA-Material an einem der Schussfesten gefunden, aber die Ermittlungsakten aus diesen Jahren, die wurden zwischenzeitlich vernichtet, weil die gesetzliche Höchstfrist erreicht war. Und auch zwei Zeugen, die den Mann 97 noch erkannt haben, waren dann mittlerweile verstorben. Einen weiteren Verdächtigen gab es noch, der unter dem Namen Bruno Van Deur bekannt ist. Den hat man für ein Bandenmitglied gehalten, der ist aber vor seiner Vernehmung erschossen worden. Ja, das lässt natürlich für die ganze Verschwörungstheoretiker-Riege wieder jede Menge Platz, ne? Da, also, ja, es gibt ja auch keine weiteren Informationen über diesen Bruno Van Deur. Nee. Ja, um den Fall jetzt mal zum Abschluss zu bringen, kommen wir zum aktuellen Stand der Dinge. Wir haben ja kurz angesprochen, 2015 sind so die letzten Informationen, aber kurbeln wir mal zurück. Im Jahre 2004 hat die Polizei die Ermittlung wieder aufgegriffen, und in einem Waldstück hat man Waffen, Edelsteine, Kleidungsstücke gefunden, und es handelte sich um denselben Wald, der 1985 schon mal ins Visier Ermittler war, weil man dort drei Hauptverdächtige erkannt hat. Ja, da soll es wohl eine recht spektakuläre Verfolgungsjagd gegeben haben durch diesen Wald. Und deswegen hat man 2004 dann halt irgendwie einfach das Ganze mit dem Fall in Verbindung gebracht. Dann gab es noch einen anonymen Hinweis, und man hat im Jahre 2005 wieder ein Waldstück aufgesucht, und man hat vermutet, dass in diesem Waldstück ein Leichnam verscharrt war, um drei der Anführer zu finden. Man hat dort aber auch nichts gefunden. Dann war erstmal 7 Jahre Ruhe. Dann geht's ins Jahre 2012. Da hat Eddie Voss beantragt, das war einer der wichtigsten Ermittler, dass er den Dienst wechselt, und kurz darauf organisierte die Polizei eine Hausdurchsuchung, und ja, es wurde niemand verhaftet. Satz habe ich im Skript nicht verstanden. Vielleicht hast du da mehr Informationen zu, warum also dieser Eddie Voss den Wechsel beantragt hat, und was war denn da los? Der hat der wollte raus aus der Nummer, weil er, das erklärt er dann ein Jahr später im Mai 2013. Genau. Da erstattet er nämlich Anzeige gegen Unbekannt, weil gegen ihn Todesdrohung vorlag. Und und die Hausdurchsuchung waren insgesamt 21 Stück. Hat man damals irgendwie veranlasst und konnte aber auch da wieder niemanden verhaften. Jetzt ist Folgendes, jetzt muss man das so verstehen. Es gibt für diesen Fall, oder es gab, ob sie jetzt noch gibt, weiß ich nicht genau, eine Frist. Und zwar am 10. November 2015 wären diese Verbrechen verjährt, laut belgischem Recht. Und deswegen hat man natürlich Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, das irgendwie zu verhindern. Unter anderem Justizministerin Annemie Turtelboom und auch ihre Partei, die dafür plädiert, diese Verjährungsfrist auszusetzen für den Fall. Und natürlich haben sich auch die Angehörigen der Opfer sehr dafür eingesetzt. Leider konnte ich nichts finden dazu, wie eigentlich der tatsächliche Stand heute ist. Ob das okay. jetzt noch weiter verfolgt wird oder ob tatsächlich diese Verjährungsfrist zugeschlagen hat. Wenn dem so wäre, hieße das, dass tatsächlich diese 28 Morde und die ganzen Verwundeten und die ganzen Überfälle ungesühnt bleiben. Und ja, es ist viel Holz diesmal, ja, das muss ich ehrlich sagen. Es ist ein ganz sehr komplexer Fall mit unheimlich vielen Facetten rechts und links, aber so wie es aussieht, bleibt es für uns zumindest ein ungelöster Fall an der Stelle. Ja. Ja. Ja. So wie es von den Hörern gewünscht ist. Ja. Es gibt wenig YouTube-Videos dazu, wenn sie in englischer Sprache. Es gibt auch keine Verfilmung dazu der ganzen Geschichte. Ich weiß von Klaus, wir werden beim nächsten Mal einen Fall bearbeiten. Das ist völlig was anderes, was wir hier noch nie gemacht haben, glaube ich, wenn ich es mal ganz kurz so ein bisschen spoilern kann. Darfst du schon spoilern, ja. Wir haben es so noch, glaube ich, noch nie gemacht, aber es war auch ein Wunsch, dass wir es mal so in diese Reihe bringen. An dieser Stelle kann ich einfach nur sagen, ich glaube, der Fall ist für uns zumindest abgeschlossen, aber für die Ermittler noch nicht. Für die Ermittler nicht, ich hoffe für die Hörer auch nicht. Schaut es ruhig ein bisschen im Netz. Wenn ihr noch was findet dazu, schickt uns das. Ich freue mich darüber, das dann noch im Nachhinein zu lesen, auch wenn wir das natürlich nicht nochmal in einem Podcast verhackstücken, aber für mich halt als Information. Vielen Dank, sage ich auch, für die tollen Kommentare mit den richtigen Lösungen. Ihr habt euch sehr viel Mühe gegeben, sehr ausführlich den Fall Harold Shipman auch in den Kommentaren behandelt. Also an alle, die mal auf dem Blog vorbeisurfen, schaut euch die Kommentare an zur letzten Folge. Da ist nämlich genau erklärt, was dieser Herr Shipman alles gemacht hat. Und wir lassen euch auch, wenn das heute ein bisschen länger ist wie sonst, natürlich nicht ohne neues Krimi-Rätsel hier raus aus dieser Ich Nummer. Hätte bald gesagt, also was sie da alles geschrieben hat in ihren Kommentaren, ja. In ihren Kommentaren, das war teurer Schrott, oder? Teurer Schrott, ja. Weil darum geht's nämlich in dem nächsten Krimi-Rätsel. Und zwar, ja, die Überschrift ist teurer Schrott, wie hatte ich schon gesagt. Das war nur eine Brücke, also alles gut. Ja, das war sehr, sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Und die Frage ist, was heißt die Frage? Der Hinweis ist diesmal teurer Schrott, weil das Opfer sich schämte, konnte der Täter zurückkehren und sein Verbrechen ein zweites Mal begehen. Und in dem Fall gebe ich als Hinweis, es geht diesmal nicht um einen Mord, sondern es geht um einen spektakulären Betrugsfall, der tatsächlich stattgefunden hat. Also, ach so, ihr braucht nicht nach Mord zu suchen. Es geht um ein sehr, sehr, wie ich finde, sehr, sehr netten Betrug. Schaut mal, ob ihr es rausfindet und ansonsten schreibt uns an auf Twitter, ist überhaupt kein Problem. Ich gebe gerne Antworten, die mit Ja und Nein zu beantworten sind, vielleicht auch hier und da ein bisschen mehr, je nachdem. Also ich hätte jetzt gedacht so, ach, ich habe jetzt den einen Unterschenkel abgesägt, war doof, ich schäme mich dafür, mach den zweiten. Es gibt keinen Toten, keine Verletzten, es geht um Betrug, wie du sagst. Es geht um einen sehr, sehr netten und wie ich finde, charmanten Betrugsfall diesmal. Also schaut's mal, ob was rausfindet. Ich bin gespannt. Ja, ich bin auch gespannt. Also ich freue mich, dass es diesmal wieder geklappt hat mit Klaus. Wir alle wieder gesund sind. Wir haben leider 28 Tote, über 20 Verletzte. Aber ich hoffe, ihr hattet einen interessanten Podcast, habt euch unterhalten gefühlt und sage an dieser Stelle tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ja, ich verabschiede mich auch. Sage nochmal vielen Dank an den Bastel-Andri für den interessanten Fall. Und ja, ihr wisst es sowieso, ne? Passt auf euch auf. Servus. Case closed.